sah sofort, dass mein schlimmster Verdacht nur zu berechtigt gewesen war. Der Schaluppmeister hatte sich herumgedreht und auf Hände und Knie aufgestützt, obgleich sein Bein ihm offenbar sehr weh tat, als er sich bewegte, denn ich konnte ihn stöhnen hören, so schleppte er sich doch recht schnell über das Deck. In einer halben Minute hatte er das Backbord Speigert erreicht und aus einem Tauring ein langes Messer, oder besser gesagt einen Dolch herausgeholt, der bis ans Heft von Blut gerötet war. Er sah ihn einen Augenblick an, wobei er die Kinnlade vorschob, prüfte die Spitze auf seiner Hand, verbarg ihn hastig an der Brusttasche seiner Jacke und kroch wieder nach seinem alten Platz an der Schanzbrüstung zurück. Weiter brauchte ich nichts zu wissen. Israel konnte sich bewegen, er war jetzt bewaffnet. Und wenn er sich so große Mühe gemacht hatte, mich fortzuschicken, so war es klar, dass ich als Opfer fallen sollte. Was er später tun würde, ob er versuchen würde, von der Nordbucht quer über die Insel nach dem Lagerplatz der Piraten zu kriechen, oder aber vielleicht den langen Neunpfünder abfeuern würde, in der Erwartung, dass seine Kameraden kommen würden, um ihm zu helfen, das war natürlich mehr, als ich sagen konnte. Bei alledem war ich überzeugt, dass ich in einer bestimmten Hinsicht ihm trauen konnte, weil darin unser beider Vorteil übereinstimmte, und das war die Lenkung des Schoners. Wir hatten beide den Wunsch, ihn an einer geschützten Stelle sicher auf den Strand zu lassen, so dass er, wenn die Zeit gekommen wäre, mit möglichst geringer Mühe und Gefahr wieder flott gemacht werden könnte. Ich nahm deshalb an, dass er sicherlich mein Leben schonen würde, bis wir es so weit gebracht hätten. Während ich mir die Sache in meinem Kopf überlegte, war mein Körper nicht müßig gewesen. Ich hatte mich nach der Kajüte zurückgeschlichen, meine Schuhe wieder angezogen, die erste beste Flasche Wein ergriffen und erschien nun mit dieser wieder auf Deck. Hans lag, ganz zu einem Bündel zusammengesunken, genau in derselben Stellung, wie ich ihn verlassen hatte. Mit geschlossenen Augenlidern, wie wenn er zu schwach wäre, um das Licht vertragen zu können. Er blickte jedoch auf, als ich kam, schlug der Flasche ihren Hals ab, und zwar mit der Geschicklichkeit eines Mannes, der so etwas schon oft getan hat, und nahm einen tüchtigen Schluck, nachdem er seinen Lieblingsspruch ausgebracht hatte: »Auf gut Glück!« Dann lag er eine kleine Weile ruhig, und auf einmal holte er ein Stück Tabak aus der Tasche und bat mich, ihm einen Prim abzuschneiden. »Schneide mir ein Endchen ab, denn ich habe kein Messer. Und hätte ich eins, so würde ich wohl kaum Kraft genug haben. Ach, Jim, Jim, ich bin wohl böse ausgerutscht. Schneid mir ein Primchen ab, wird wohl das Letzte sein. Denn ich bin auf dem Marsch in die Ewigkeit, daran ist nicht zu zweifeln.« »Na, ich will Ihnen etwas Tabak abschneiden. Aber wenn ich an Ihrer Stelle wäre und glaubte, dass es schlecht mit mir stände, dann würde ich mich ans Gebet halten, als ein rechter Christenmensch.« »So? Na, sag mir doch, warum?« »Warum?« rief ich. »Gerade in diesem Augenblick haben Sie nach dem Toten gefragt. Sie haben die Treue gebrochen. Sie haben in Sünden und Lügen und Blut gelebt. Ein Mensch, den Sie getötet haben, liegt in diesem Augenblick zu Ihren Füßen, und Sie fragen mich, warum? Bei Gottes Gnaden, Herr Herrns, darum!« Ich sprach etwas hitzig, denn ich dachte an den blutigen Dolch, den er in seine Tasche gesteckt hatte und mit dem der Bösewicht mir den Garaus zu machen gedachte. Israel nahm einen großen Schluck Wein und sagte dann mit ganz ungewöhnlicher Feierlichkeit: 30 Jahre habe ich die Meere befahren, habe Gutes und Böses gesehen, Besseres und Böseres, schön Wetter und Schlechtes, hab Hungersnot erlebt und Wassermangel, mit Messern ist gestochen worden und was nicht sonst noch alles. Nun, ich sag dir das, ich habe noch nie gesehen, dass von Güte etwas Gutes kam. Wer zuerst zuschlägt, das ist mein Mann, und tote Hunde beißen nicht. Das ist meine Meinung. Amen, so sei's. Und nun, hör mal«, fuhr er in einem ganz anderen Tone fort, »wir haben jetzt von diesem dummen Zeug genug gehabt. Das Wasser ist jetzt hoch genug. Sie brauchen bloß meine Befehle auszuführen, Captain Hawkins, und wir segeln glatt in die Bucht hinein und damit fertig.« Wir hatten alles in allem kaum 2 Meilen zu segeln, aber das Schiff zu steuern war nicht so einfach. Denn die Einfahrt zu diesem nördlichen Ankergrund war nicht nur schmal und seicht, sondern lief außerdem in der Richtung von Osten nach Westen, so dass der Schoner vorsichtig gesteuert werden musste, um hineinzugelangen. Ich glaube, ich war ein guter, aufmerksamer Untergebener. Und ganz gewiss war Hans ein ausgezeichneter Lotse, denn wir wendeten und streiften dabei an den Klippen vorüber mit einer Sicherheit und Genauigkeit, dass es ein Vergnügen anzusehen war.